Kundgabe 495. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.7.1938. Sonnenwelten. Feuerspeiender Berg. Eruptionen. Im Einklang mit dem großen Schöpfungswerk steht auch das ganze Sonnensystem. Wollet ihr all die Sonnenwelten euch vergegenwärtigen, so bliebe euch wahrlich der Verstand stehen. Denn es sind dies Dimensionen, welche die Denkfähigkeit des Menschen übersteigen. Schon die Erde in ihren Ausmaßen dünkt euch wesentlich umfangreicher, als ihr verstandesmäßig aufnehmen könnt. Doch ist die Erde nur winzig zu nennen, wollte man an ihr die Größe der kleinsten Sonnenwelten messen. In unendlichem Weltenraum sind aber wieder unzählige solcher Sonnenwelten, die wieder in ihrem Maß, Beschaffenheit und Art voneinander abweichen, jedoch in ihrer Endbestimmung alle dem gleichen Zweck dienen, im beständigen Höherentwickeln der Wesenheiten, die aus Gott entstanden, sich von Gott getrennt haben und wieder zu Gott finden sollen. Jeder Sonnenkörper ist in unendlicher Vergrößerung ein gleiches Schöpfungswerk wie die Erde. Wenigen nur ist es verständlich, dass man die Sonne vergleichen kann mit einem feuerspeienden Berg. Jedoch wird dieser Vergleich erst dann begreiflich sein, wenn man bedenkt, dass der Schöpfer auch das Erdinnere eines solchen Berges wohlweislich so gestaltet hat, dass Wesen ohne Zahl dieses als Aufenthaltsort haben und dass die Tätigkeit dieser Wesen darin besteht, unbegrenzte Eruptionen zustande zu bringen, durch welche wiederum die ganze Beschaffenheit des Berges steten Wandlungen ausgesetzt ist. Dass wieder ein Teil der Wesen sich seiner Umhüllung entäußern kann und ihm der Weg frei wird in andere Regionen auf und über der Erde. Infolgedessen lässt auch der Schöpfer solche Eruptionen mit vollem Willen zu. Und wer durch solche Vorgänge das irdische Leben verliert, dessen Tätigkeit auf Erden war begrenzt und geht einer anderen Entwicklungsmöglichkeit entgegen. In ganz gleicher Weise sind auch die Sonnenwelten Schöpfungen, die der Herr zum Zwecke immer neu erstehender Weltkörper ins Weltall gesetzt hat. Eine jede Sonne ist in immerwährender Tätigkeit. In ihrem Inneren toben ungeahnte Kräfte, die fort und fort Vermöge ihrer Elementargewalt Teile aus dem Inneren ins Weltall schleudern, die dort wieder von Geistwesen erfasst und zu völlig freien, für sich tätigen Weltkörpern gestaltet und von schaffenden Geistwesen versehen werden mit allem, was wieder für darauf existieren sollende Geschöpfe erforderlich ist. In gewissem Zusammenhang wird jeder solche Weltkörper aber immer mit der Sonne stehen, aus welcher er hervorgegangen ist. Genau wie der Auswurf des feuerspeienden Berges wieder auf die Erdoberfläche zurückfällt, Kraft seiner Erdenschwere. So wird auch der aus der Sonne gelöste Körper immer im Bereich dieser Sonne bleiben, durch die Anziehungskraft dieser Sonne. Und wird von eben dieser Sonne auch fortgesetzt mit Licht und Wärme gespeist werden, ohne die kein Weltkörper im Weltall bestehen könnte. Nur wird die Bestimmung eines jeden Weltkörpers verschieden sein, indem durch immer andere Lebensbedingungen auch immer andere Erfolge gezeitigt werden und so eben die Geistwesen einen solchen Aufenthaltsort benötigen, die in gewisser Hinsicht sich fortentwickeln müssen, also vom Schöpfer des Himmels und der Erde in Erkenntnis des ihnen Mangelnden dorthin gewiesen werden. Das Weltall ist endlos, der Geistwesen sind unzählige, und so muss allen diesen immer wieder die Möglichkeit geboten werden, das ihnen gesetzte Ziel zu erreichen. Daher glaubet nicht, dass nur das im Weltall besteht, was euren Augen sichtbar ist. Endlos ist der Raum. Endlos ist die Macht Gottes. und endlos seine Liebe zu seinen Geschöpfen. Darum ist alles geschaffen aus der Liebe und der Macht Gottes. Amen.